Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel Höhepunkt der Doppelung. Darin hieß es, zurzeit führen einige Länder mit iPhone den Teststart verschiedenartiger Raketen, einschließlich der interkontinentalen ballistischen Rakete durch. Davon schweigen aber die USA und der UNO-Sicherheitsrat, die sowohl die normale Raketenabschussübung der Armee der DVK als auch die Ausübung ihres vom Völkerrecht legalisierten Richtes auf den Satellitenstart zum friedlichen Zweck als Provokation und Drohung bezeichnet und dagegen räuberische Sanktionsbeschlüsse fabriziert haben. Darauf richtet die Völkergemeinschaft Augenmerk. Nach den Interessen der USA und ihrer einseitigen Doppelung wird für ein Land die Ausübung der legalen souveränen Rechte eines souveränen Staates als illegal und seine Selbstverteidigungsmaßnahme als Provokation abgestempelt, aber für ein Land ohne Beschränkung anerkannt. Das ist die Wirklichkeit von heute in der UNO-Arena. Es ist der Höhepunkt der Ungerechtigkeit und der Doppelung und eine gemeine Parteilichkeit. Jedes Land und jede Nation haben gleiche Pflicht vor der Völkergemeinschaft und gleiche Rechte in den internationalen Beziehungen. Die Maßnahme eines souveränen Staates zur Verstärkung der Selbstverteidigungskraft für den Schutz der Souveränität und der territorialen Integrität kann auf keinen Fall Objekt der Kritik und Einmischung der internationalen Organisation sein. Es ist unvermeidlich und ganz gerecht, dass die DVK, die von den USA direkt und ständig bedroht wird, die selbstverteidigende atomare Abschreckungskraft besitzt und verstärkt. Solange die Imperialisten und die Vormachtstrebenden die sozialistische Gesellschaftsordnung zu erdrosseln versuchen, wird die DVK auch künftig ihre Militärmacht weiter verstärken, mit eigener Kraft den Frieden und die Sicherheit des Staates verteidigen und nach der bereits festgesetzten Linie und Bürgsam voranschreiten.